nicht wieder jung. Rubinrot stehst du in meinem Becher, bei dir werd ich so gern zum Zecher. Leicht und fruchtig, so schmeckst du. Drum krieg ich von dir auch gar nicht genug. Vom VfB. Eigentlich kommst aus Tirol, doch hier fühlst du aus sauwohl. Die Kenner schüttelt bloß ihr Käpfle und verschmäht stur der Tröpfle, lepprig. Alles ja halt ins Ausland rennen. Doch das Winkelglas ist so wie immer, Randvoll gefüllt macht's groß.